кому разрешено пробовать старейшее немецкое вино? Der älteste deutsche Fasswein lagert im Bremer Ratskeller. Tief im historischen Bremer Ratskeller, unter dem 600 Jahre alten Rathaus, UNESCO-Welterbe, abgeschieden von Licht und Luftzug, lagern die ältesten Fassweine Deutschlands und dürfen ungestört reifen. In dem nur durch Kerzen beleuchteten Raum kann man durch den Geruch von Fass und Wein schon beim Eintritt die jahrhundertealten Gaumenfreuden erahnen. Unter einer gemalten Rose findet der Besucher das Herz des Kellers, das Rosefass. Darin der berühmte Rosewein, ein Rüdesheimer aus dem Jahrgang 1653. Der Name Rosewein stammt übrigens nicht von der rosigen Farbe des Weines. Damals wurde ein qualitativ hochwertiger Wein nach der schönsten Blume, der Rose, benannt. Und noch heute ist der Wein trinkbar. Aufgrund seines unschätzbaren Wertes wird hiervon allerdings nur noch sehr selten Gebrauch gemacht. Ausschließlich der Kellermeister und der jeweilige Bremer Bürgermeister dürfen ihn probieren. Von ihrem Vorrecht haben die hohen Herren allerdings schon lange keinen Gebrauch gemacht, um den edlen Tropfen so lange wie möglich zu bewahren. Die englische Königin Elisabeth II. Kostete bei ihrem Staatsbesuch in Bremen 1978 jedoch einen Fingerhut voll. Für alle, die mehr zu diesem Tropfen und den über 650 weiteren Weinsorten, die im Ratskeller gelagert werden, erfahren möchten, gibt es regelmäßige Führungen durch den historischen Weinkeller.